Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Dienstagmorgen. Sheriff Wing, bitte kommen. Sheriff Wing, bitte kommen. Nackter Mann gefunden, an einen Baum gefesselt. Ich wiederhole, ein Nackter mit starken Verletzungen. Bitte kommen, Sheriff Wing. Am Dienstagmorgen um 7 stand Clemmy an der Küchentheke. Was hat er gesagt? Ein Macker? Ich saß hinter ihr und sah ihren Morgenrücken. Am Abend zuvor hatten wir uns mal wieder in die Haare gekriegt. Deshalb bekam ich jetzt nur ihren Rücken zu sehen. Das war Trooper Timberlake von der State Police. Wenn sie will, kann Clemmys Rücken so einladend sein wie die Nordflanke des Mount Nebo. Ich gehe da mal. Was hat er mit Macker gemeint? Macker sind harte Männer. So wie ich. Na klar, Lucien. So wie du. Auf die sanfte Tour. Nach dem gleichnamigen Roman von Castle Freeman. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung und Regie Silke Hillebrand. Der Mann war in einen Kampf verwickelt, Sheriff. Ihnen auch einen schönen guten Morgen, Trooper. Guten Morgen, Sheriff. Er ist nicht von hier, kann kein Englisch, schreit in einer fremden Sprache rum. Keine Kleider? Korrekt, kein Faden am Leib. Und an einen Baum gebunden? Korrekt. An einen Baum gebunden, übel zugerichtet und splitternackt. Halten Sie lieber ein bisschen Abstand, Sheriff. Die Hände des Mannes waren auf dem Rücken gefesselt. Er war klein und mager und seine Haut so bleich, als hätte er auf dem Grunde eines Brunnens gelebt. Was für eine Sprache ist das? Das ist Russisch. Russisch? Russisch. Der Nackte im Auto benahm sich wie eine wütende Schlange. Gemeinsam gelang es uns, dem Mann einen Sack über den Kopf zu stülpen und ihn aus dem Wagen zu zerren. Kaum draußen rammte er dem Sanitäter den Kopf in den Bauch, trat Timberlake dahin, wo man es am wenigsten gern hat, und rannte los. Ich ging einen Schritt zur Seite und stellte ihm ein Bein. Kann ich Russisch? Natürlich nicht. Aber ich kann zwei und zwei zusammenzählen. Am Mittwoch sieht man einen kleinen grünen Mann mit einem halben Dutzend Augen und ein paar Antennen auf dem Kopf, der im Eckladen Bier kauft. Man fragt ihn, woher er kommt, und er sagt, vom Mars. Am Samstag sieht man im Postamt ein paar grüne Männchen. Wie viele Informationen braucht man noch, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Marsmenschen in der Stadt sind? 4 Tage zuvor. Am Freitag, bevor Timberlakes Russe auftauchte, hatten wir einen automatischen Alarm bekommen, aus einem Ferienhaus in Grenada. Lyle Keen, einer meiner Deputies, fuhr hin. Sheriff Wing? Deputy? Können Sie mal herkommen? Wozu? Ihr Junge war mal wieder tätig. Das sollten Sie sich ansehen. Ihr Junge. Ich wusste, wen Deputy Keen meinte. Das Ferienhaus war ein riesiges, einsam gelegenes Anwesen auf einem Hügel. Der Besitzer musste Aktien eines Stromversorgers haben. Es leuchtete nachts wie ein ganzes Stadion. Der Einbruch war nicht schwer. Nein? Nein. Kinderleicht, Sheriff. Die Verandatür war nicht einfach aufgebrochen, sondern regelrecht zerstört. Scheint sich um einen Gentleman-Einbrecher zu handeln. Da hatte es jemand eilig. Und wen kennen wir, der es immer eilig hat? Haben Sie den Besitzer verständigt? Emery O'Connor ist der Hausverwalter. Er sagt, er habe eine Dachdeckerfirma beauftragt. Das Haus sah soweit aufgeräumt und ordentlich aus, bis wir zu einem kleineren Arbeitszimmer kamen. Die Schreibtischschubladen waren allesamt herausgezogen. Alles lag verstreut. Auf dem Titelbild einer Zeitschrift waren 3 üppige junge Damen zu sehen, die vor einem Birkenhain im Schnee standen. Sie trugen große Pelzmützen und sonst nichts. Gar nichts. Sie lächelten und winkten. Sind das Russinnen? Ja, sieht so aus. Wem gehört dieses Haus? Ausländern, meint O'Connor. Sehr präzise. Raten Sie mal, welchen Dachdecker er engagiert hat. Ich rate nicht so gern. Timmy Russell. Und Sie wissen, wer für Russell arbeitet, Sheriff? Superboy arbeitet für Russell. Superboy war der Name, den Keen und andere dem jungen Sean Duke gegeben hatten. Ich nannte ihn Sean. Stimmt. Und Superboy würde eine Tür genau so aufbrechen. Das ist ganz sein Stil. Vielleicht. Von wegen vielleicht. Ich glaube, ich werde ihn mir mal vornehmen. Nein, das mache ich. Sie werden Sie nicht. Okay, Deputy. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und jetzt schauen Sie mal, ob Sie jemanden finden, der zu schnell fährt. Ja? Wenn es um Sean ging oder ums Sheriffsein, waren Deputy Keen und ich nicht gerade einer Meinung. Diesen Fall hier zum Beispiel findet er kinderleicht, weil er sofort wusste, wer in das Haus der Russen eingebrochen ist. Und weil er denkt, wenn er weiß, wer es war und ihn festnimmt, ist seine Arbeit erledigt. Was er macht, ist reparieren. Aber als Sheriff arbeitet man immer im Ganzen. Sheriff sein ist ungefähr so, als wäre man Rauschmeißer beim Wohltätigkeitsball. Wenn alles normal läuft, hat man nicht viel zu tun. Denn man muss das Gesetz bei 9 von 10 Leuten durchsetzen, die sich ohnehin an die Regeln halten. Beim 10. allerdings könnte es Probleme geben. Russen zum Beispiel. Ich wollte mit Sean reden. Ich rief seine Mutter Ellen an. Hallo? Hallo, Mrs. Duke, hier ist Sheriff Wing. Ich würde gerne mit Ihrem Sohn sprechen. Er ist nicht hier. Er arbeitet doch für Tim Russell, stimmt's? Ja, und er macht sich sehr gut. Was wollen Sie denn von ihm? Mit ihm reden. Ist er in Schwierigkeiten? Vielleicht. Und vielleicht auch nicht. Tja. Wenn er nicht bei der Arbeit ist, wird er wohl bei Crystal sein. Sie wohnt in Monterey im Trailer Park. Danke. Crystals Trailer war alt. Ein gutes Stück älter als seine Bewohnerin. Jackson! Was ist? Mein Name ist Wing. Ich bin hier der Sheriff. Ich weiß, wer Sie sind. Was wollen Sie? Sie sah aus, als wäre sie eben erst aufgewacht. Sie war etwa 20 und ihr T-Shirt war gerade so lang, dass es nicht anstößig wirkte. Ist Sean da? Nein. Wissen Sie, wo er ist? Bei der Arbeit. Und Sie sind Crystal? Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Shit happens, stand auf ihrem T-Shirt. Ihr Busen beulte die Schrift aus. Sean hat einen Job in einem großen, schicken Haus in Grenada. Deswegen will ich ihn sprechen. Kommt er nachher? Jackson war kurz hinter ihr zu sehen. Eine 100 Kilo Mastiff-Wolf-Alligator-Mischung schaute mich skeptisch an. Sagen Sie Sean, er soll mich anrufen. Machen Sie das. Wenn ich ja sage, hauen Sie dann ab? Klar. Na gut, ich sag's Ihnen. Crystal Finn. Jetzt ging sie also mit Sean. Wie es aussah, taten das alle früher oder später. Sean sah gut aus und hatte dieses kecke Grinsen, bei dem Frauen denken, dieser Typ ist ganz schön von sich überzeugt. Der muss irgendwas haben. Seans Vater, Dougie Duke, war hier aufgewachsen. Gleich nach der Highschool ging er zur Armee und mit ihr an den Persischen Golf. Er kehrte in einem Leichensack zurück, begleitet von Soldaten in Gala-Uniform, die ihn mit militärischen Ehren beisetzten. Es war ziemlich schlimm. Die ganze Stadt war erschienen. Seine Mutter, seine Frau Ellen und ihre beiden Töchter heulten und schluchzten. Wie auch viele andere Leute. Aber sein Sohn Sean, er muss damals 6 gewesen sein, stand ganz allein ein bisschen abseits. Jemand hatte ihm ein blaues Anzugjackett angezogen, das wie ein Zelt an ihm hing. Er stand ganz reglos da, starrte auf den Boden und wirkte völlig verwirrt. Der einsamste kleine Junge der Welt. Und warum weint der Junge nicht? Er weiß nicht wie. Von da an war Sean immer der Junge, der seinen Vater verloren hatte. Und das vergaßen die Leute nicht. Sean fand überall Nachsicht. Oder besser gesagt, fast überall. Deputy Keen konnte ihn nicht ausstehen. Donnerstagvormittag. Sheriff Wing? Als ich in mein Büro kam, saß da eine unbekannte Frau. Groß und schlank, circa Ende 30, langes dunkelbraunes Haar. Das ist für Sie, von Sean. Sean? Sean Duke. Er sagte, Sie kennen ihn. Stimmt, aber Sie kenne ich nicht. Morgan Ender. Morgan ist Ihr Vorname. So ist es, Sheriff. Ich sah in die Tüte. Kleidung, eine Brieftasche mit einem Führerschein von einem Oswaldo de Gomez. Und ein Zettel. Sheriff Lucen, ich habe den scheiß Ithaca vermöbelt und an den Baum gebunden. Hier seine scheiß Sachen. Schicken Sie keine scheiß Ithaca mehr. Viele Grüße, Sean Duke. PS, in der Brieftasche waren $500. Können Sie auf meine Rechnung setzen. Sind Sie eine Freundin von Sean? Eine Bekannte. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Er hat das Dach am Haus meiner Eltern repariert in Mount Zion. Ich lebe vorübergehend dort. Sind Ihre Eltern auch dort? Nein, sie leben in der Provence. In der Provence? Das ist ein Teil von Frankreich, Sheriff. Tatsächlich. Sean und ich haben uns unterhalten. Ich habe gesehen, dass ich ihn gebrauchen könnte für meine Arbeit. Gebrauchen? Was für eine Arbeit ist das denn? Fotografie. Und Sean hat Ihnen beim Fotografieren geholfen? Nein, ich wollte ihn fotografieren. Sean fotografieren? Genau. Warum? Sean ist schön. Ich bereite für den Herbst eine Ausstellung in Paris vor. Deshalb bin ich hier. Ich wette, Sie meinen Paris in Frankreich. Genau, Sheriff. Ich glaube, Sean ist in Schwierigkeiten. Ich muss mit ihm sprechen. Ist er bei Ihnen? Nein, er ist weggefahren. Na gut, Miss Ender. Hier ist meine Karte. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sean sich bei mir meldet. Dann ging sie. Mit Morgan Ender waren es jetzt schon zwei Frauen, die Sean zwischen sich und mich geschoben hatte. Was ist das? Von Sean. Haben Sie diesen Führerschein schon mal gesehen, Keen? Nein. Gomez. Was soll der sein, Mexikaner? Sieht nicht so aus. Ist er auch nicht. Er ist Russe. Er ist der Bursche, den Timberlake vorgestern Nacht vom Baum losgebunden hat. Der Nackte? Genau der. Und, was machen Sie jetzt? Bei der State Police anrufen. Timberlake hat ihn mitgenommen. Vielleicht ist er noch dort. Würde ich bezweifeln. Ich auch. Wissen Sie was? Sie wollen doch unbedingt an diesem Fall arbeiten, oder? Fahren Sie mal nach Monterey und reden Sie mit Seans Freundin, Crystal. Sie haben doch schon mit ihr gesprochen. Ja, aber wir sind nicht warm geworden miteinander. Reden Sie mit ihr. Versuchen Sie rauszukriegen, wo Sean stecken könnte. Und wenn Superboy da ist, soll ich ihn dann festnehmen? Nein, dann fahren Sie weg und sagen mir Bescheid. Wegfahren? Auf keinen Fall. Auf jeden Fall, wenn Sie Ihren Stern nicht verlieren wollen. Ich rief in Brattleboro an und ließ mich mit Lieutenant Faribault verbinden, dem Leiter der Ermittlungsabteilung. Na, Lucien, wie steht's bei euch da oben in den Wäldern? Alles ruhig? Ziemlich ruhig. Ein bisschen Aufregung gab's aber doch. Ein Ausländer im Zustand vollständiger Entkleidung hat sich ungebührlich verhalten, könnte man sagen. Und eurem Trooper Timberlake ziemliche Probleme gemacht. Du meinst Ivan den Schrecklichen? Wahrscheinlich. Ist er noch bei euch? Längst weg. Aber für ein paar Tage war er der Star unseres Ensembles. Habt ihr herausgekriegt, wer er ist? Klar haben wir das. Moment. Yevgeny Karagin. Yevgeny. Das ist die russische Form von Eugene. Wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Geboren 1975 in Moskau, gegenwärtige Staatsangehörigkeit tschechisch. Erste Verhaftung 1993 in Moskau, dann 1996 in Wien, dann 2000 in Rom und 2002 in Mexico City. Der Typ ist praktisch die UNO. Ist im vergangenen Winter von Montreal aus eingereist, mit einem amerikanischen Pass auf den Namen Osvaldo de Gomez. Habt ihr seine Fingerabdrücke überprüft? Ja, und Volltreffer. Beim FBI gab es ein Ersuchen von Interpol. Stell dir vor, Lucien. Interpol. Was ist aus ihm geworden? Wir haben ihn an die Jungs von der Einwanderungsbehörde weitergereicht. Er ist schon unterwegs nach Moskau. Na gut. Vielen Dank für die Auskunft. Was ist bei euch da oben los, da solche Kreaturen unter ihren Steinen hervorkriechen? Donnerstagabend. Sean? Warum fragst du? Als ich abends nach Hause kam, war Clemmy in der Küche. Morgan Ender sagt, er ist schön. Findest du das auch? Sean, nein. Ich weiß nicht. Nein. Er ist irgendwie süß. Also er hat einen hübschen Mund. Einen hübschen Mund? Ja. Oder nein. Ich weiß, keine Ahnung. Warum fragst du? Ich glaube, er ist in ein Ferienhaus in Granada eingebrochen. Danach hat er eine Auseinandersetzung mit einem Mann. Eine Auseinandersetzung? Du meinst eine Prügelei? Ja, so könnte man das nennen. Möglicherweise ziemlich einseitig. Man könnte sagen, eine halbe Prügelei. War er verletzt? Seine Schulter war ausgekugelt. Ansonsten schwer zu sagen, er konnte kein Englisch. Was? Dieser Typ, der Russe. Nein, Gott, den meine ich doch nicht. Ich meine Sean. Ach so, nee. Sean weiß, wie man sich prügelt. Ich muss immer daran denken, wie er bei der Beerdigung seines Vaters aussah, dieser furchtbar traurige kleine Junge. Ja, jetzt ist er kein kleiner Junge mehr. Nein, ist er nicht. Aber ob der schön ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Er ist nicht mein Typ. Sheriff? Ja? O'Connor hat gerade für Sie angerufen. Sie sollen morgen zum Russenhaus kommen. Es gibt ein Problem. Hat er gesagt, welches? Nein, aber bestimmt wegen Superboy. Freitag Vormittag. Als ich am Freitagvormittag beim Russenhaus ankam, parkte dort eine Mercedes-Limousine mit New Yorker Kennzeichen, an deren Fahrertür ein Mann stand. Er war so groß wie ein Holzschuppen und tastete mich wortlos ab. Ich habe das in meinem Leben schon oft gemacht und erkenne gute Arbeit. Dieser Bursche war ein Experte. Als er fertig war, nickte er nur und ich ging hinein. Drinnen in der hohen Eingangshalle warteten zwei Männer. Logan Tracy, New York. Ich vertrete die Interessen der Eigentümer. Sie sind Sheriff Wing, nehme ich an? Tracy trug eine dieser Lederjacken, die ein paar hundert Dollar kosten und New Yorkern anscheinend das Gefühl geben, wie Leute vom Land auszusehen. Hier entlang, Sheriff. Der andere Mann sagte die ganze Zeit kein einziges Wort. Und wie es aussah, spielte er in einer vollkommen anderen Liga. Er trug sehr teure, polierte Schuhe und einen dunklen Anzug. Sein Haar war pechschwarz und nach hinten gegelt. Das ist ein schönes Anwesen, Sheriff, und die Eigentümer wollen keine Probleme. Wer sind die Eigentümer? Wir haben eine Inventarliste, es fehlt nichts bis auf einen Gegenstand. Und der wäre? Ein kleiner, feuerfester Safe aus Stahl. Er war im Büro. Wie klein? Hm. Tracy zeigte mit beiden Händen etwa einen halben Meter. Er sah den dritten Mann an, der nickte. Der Safe ist äußerst stabil und wiegt ungefähr 20 Kilo. Man kann ihn einfach wegtragen. Was war drin? Geschäftsunterlagen, Sheriff. Nichts, was für einen Einbrecher von Wert wäre. Aber die Eigentümer wollen ihn zurück. Das stimmt. Haben Sie schon Ermittlungen angestellt, Sheriff? Ja, ich habe mich umgehört. Nach unseren Informationen ist der Täter ein Mann namens Jean Duke. Kennen Sie ihn? Woher haben Sie Ihre Informationen? Das braucht Sie nicht zu kümmern, Sheriff. Kennen Sie Duke? Klar. Und? Haben Sie ihn befragt? Noch nicht. Sie? Wie meinen Sie das? Vor ein paar Tagen war einer hier, der Sean Duke gesucht und gefunden hat. Und sich dann vielleicht gewünscht hätte, er hätte ihn doch nicht gefunden. Ein Russe namens Yevgeny. Davon weiß ich nichts, Sheriff. Ich sah hinüber zu dem dritten Mann. Er vielleicht? Nein. Wie schwer ist es, diesen Safe zu knacken? Tracy sah den dritten Mann an. Der schüttelte fast unmerklich den Kopf. Sehr schwer. Dann ist es wahrscheinlich, dass der Dieb ihn einfach wegwirft. Würden Sie ihn dann finden? Kommt drauf an, wohin er ihn wirft. Na gut, Sheriff. Lassen wir es dabei. Hier ist meine Karte. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Wo ist Ihr Büro, Mr. Tracy? Wie meinen Sie das? Wie ich das meine? Wie meinen Sie das? Auf Ihrer Karte fehlt die Adresse. Also, wo ist Ihr Büro? In New York. New York ist groß. Downtown. Hat es mir gefallen, mich von diesem Kerl behandeln zu lassen, als wäre ich der dümmste Drittklässler? Eigentlich nicht. Aber es machte mir nichts aus. Alle denken, dass du siegen musst. Musst du aber nicht. Du musst nur deinen Job machen. Sagte mein alter Chef und Lehrer Ripley Wingate immer. Und manchmal macht man ihn besser, wenn man den Eindruck vermittelt, man wäre ein bisschen unterbelichtet. Man stellt dumme Fragen und die Antworten oder Nicht-Antworten sind höchst interessant. Als ich von dem Russenhaus zum Sheriffbüro zurückfuhr, beschloss ich, dass es an der Zeit war, einen neuen Spieler aufs Feld zu schicken. Mein Schwiegervater Edison Jessup ist das, was man eine Stütze der Gesellschaft nennt. Er ist Anwalt. Und er ist eine Stütze, deren Außenseite ein bisschen schöner zurechtgemacht ist als die Innenseite. Er trinkt gern ein Schlückchen. Wie Clemmy sagt, er hat eine gewisse Schwere. Er hielt nicht viel davon, dass seine einzige Tochter einen Dorfpolizisten heiraten wollte. Er kann mich nicht leiden und ich ihn auch nicht. Darin sind wir uns einig. Setz dich, Lucien. Wie geht's unserem Lieblingsmädchen? Wer soll das sein? Witzig. Wirklich sehr witzig. Aus dir wird noch ein richtiger Komiker. Was kann ich für dich tun? Du kannst für mich einen Grundbucheintrag nachsehen. Ein neues Haus? Ziemlich. Nicht älter als 5 Jahre, schätze ich. Das wird dich was kosten. Ach komm schon. Du unterstützt einen Polizisten bei der Arbeit. Das ist pro bono. Ein Scheiß ist es. Du weißt doch, was pro bono heißt, oder? Lucien? Es heißt für Versager. Im Büro erwartete mich schon Deputy Keen. Crystal ist kein übles Mädchen, Sheriff. Superboy hat sie flachgelegt und ihr eine Gehirnwäsche verpasst. Hat sie gesagt, wo er ist? Nein, sie weiß nicht, wo er ist. Er wohnt nicht bei ihr. Er kommt alle paar Tage mit einem Tütchen Gras vorbei und dann treiben sie es die ganze Nacht. Für Crystal sieht er aus wie ein Treffer. Wird wohl so sein. Sie ist ein gutes Mädchen. Sie liebt diesen Riesenköter, Jackson. Was für ein Monster. Ich fahre später nochmal bei ihr vorbei und sehe nach, ob alles okay ist. Sie hätte was Besseres verdient. Stattdessen kriegt sie Superboy, diese kleine Kröte. Okay, Deputy, das reicht fürs Erste. Und jetzt, Sheriff? Wir sollten Superboy festnehmen. Wir können ihn nicht wegen etwas festnehmen, das wir nicht beweisen können. Diese Russen können das vielleicht bei sich zu Hause. Wir können das nicht. Sie können es nicht. Und Sie auch nicht. Jedenfalls nicht, solange ich Sheriff bin. Solange Sie Sheriff sind. Genau. Solange ich Sheriff bin. Und außerdem wissen wir nicht, wo er ist. Ich werde ihn finden. Ihr dürft als Sheriffs nicht faul sein. Aber ihr dürft so aussehen. Auch ein Lehrsatz von meinem Chef Wingate. Er hatte viele solcher Lehrsätze drauf. Deputy Lyle Keane sieht nie so aus, als wäre er faul. Im Gegenteil. Seine Uniform ist immer gebügelt. Das Funkgerät hängt akkurat an seinem Gürtel, sein Revolver auch. Er hängt sich rein und ist motiviert. Wegen der Wahl. Es ist Quatsch, den Sheriff durch eine Wahl zu bestimmen, aber so ist das hier. Alle 2 Jahre müssen wir uns wählen lassen. Und Keane will ein echter Sheriff werden. Einer, der durchgreift. Ich trage keine Uniform, ich brauche keine. Die Leute wissen, wer ich bin. Ich fahre meinen alten Pickup und ich trage keine Waffe. Natürlich besitze ich eine. Die ist da, wo sie hingehört. In meiner Strumpfschublade. Samstagvormittag. Samstagvormittag fand ich im Büro die Nachricht vor, ich solle mich bei Edison melden. Normalerweise widmete Edison sich an den Wochenenden der Verkostung seiner Spirituosen. Wenn er mich sprechen wollte, musste es was Wichtiges sein. Es geht um den Grundbucheintrag für das Haus. Darin steht eine Gesellschaft, Odessa Partners, mit Sitz auf den Bermudas. Bermudas? Bermudas. Ich habe sie unter die Lupe genommen und verfolgt. Von den Bermudas zu den Caymans und weiter. Kreuz und quer durch die Karibik, wie bei einer dieser verdammten Saufkreuzfahrten. Schließlich bin ich in Amsterdam gelandet. In Amsterdam? Bei einer holländischen Gesellschaft. Also habe ich einen alten Kommilitonen angerufen, der in Den Haag arbeitet. Er kannte diese Gesellschaft und gab mir einen Rat. Ja? Und der wäre? Vergiss es. Hör auf. Geh weg. Finde ein anderes Hobby. Warum? Das spielt keine Rolle. Du solltest dich zurückziehen. Das Haus, in das eingebrochen wurde, gehört Russen. Sie machen Geschäfte. Es sind begabte Menschen, diese Russen. Und sie machen keine halben Sachen. Aber ein Junge namens Sean Duke ist in das Russenhaus eingebrochen. Sean Duke? Kennst du ihn? Jeder kennt Sean Duke. Jeder? Jeder, Lucien. Er ist ein beliebter junger Mann. Ach so. Wissen die, dass er dort eingestiegen ist? Es gibt einen Einbruch in ein Haus, das lauter Russen gehört. Ein paar Tage später taucht ein Russe auf und sucht nach Sean. Okay. Du solltest diesen Jungen schnell finden, bevor die es tun. Finde ihn, schaff ihn weg. Wenn er so weitermacht, schafft der Staat ihn weg. Das wäre schlecht. Dann wäre er im Gefängnis und das wäre so, als würde man ihn diesen Leuten auf einem Präsentierteller servieren. Mit einem Apfel im Mund. Du musst ihn vor den Russen finden. Sonntagnacht. Sonntagnacht bzw. Montagmorgen kam Schwung in die Sache. Kurz nach 3 meldete mir unsere Nachtwache, es seien Schüsse gefallen vor dem Trailer von Crystal Finn. Überall lagen Glassplitter. Drinnen war Crystal von Polizisten und Sanitätern umringt. Deputy Keane war auch da. Crystal wurde von einem lauten Krachen geweckt. 2 Einbrecher haben versucht, ihre Tür einzutreten. Aber Jackson wurde wach. Pech für die. Dieses Monster hat sich auf sie gestürzt, aber sie konnten sich losreißen und in den Wagen springen. Da hat Crystal ihre Flinte gepackt und aufs Auto befeuert. Die Heckscheibe hat sie zerschossen, aber sie konnten entwischen. Sie ist schon eine Nummer, was? Könnte man sagen. Wissen wir denn, wer die waren? Noch mehr Russen. Jackson hat die Jacke des einen zerrissen und herausgefallen ist ein französischer Pass mit lauter russischen Stempeln drin. Haben Sie sonst noch irgendwas gefunden? Ein paar Finger. Finger? Jackson hat ihn ganz schön erwischt. War Sean auch hier? Crystal sagt nein. Aber es war wegen ihm, Sheriff. Die sind hierher gekommen, um ihn zu finden. Das wissen Sie so gut wie ich. Stimmt. Und ich weiß auch, dass wir ihn nie finden werden, wenn diese Burschen ihn vor uns finden. Was wollen Sie eigentlich mehr, Sheriff? Ein Verbrechen aufklären, das Superboy begangen hat? Oder ihm die Russen vom Hals halten? Beides? Das kapiere ich nicht, Sheriff. Das müssen Sie auch nicht kapieren. Sie müssen nur Ihre Befehle ausführen. Also finden Sie diese Russen. Der Ausweis lautete auf einen Wassili Karatajew. Er war 1969 in Riga geboren. Französischer Staatsbürger. Er hatte in etwa dasselbe Vorstrafenregister wie sein nackter Kollege. Nur, dass er auch noch in Kalkutta im Knast gesessen hatte. Ich musste Sean finden. Montagabend. Das ging schneller als gedacht. Jedoch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Abends fragte mich Clemmy, ob ich mal eben Zucker besorgen könne. Also fuhr ich zum Laden, ging hinein, nahm eine Tüte Zucker, bezahlte, ging wieder hinaus und stieg in den Wagen. Buh! Guten Abend, Sheriff. Gott, nochmal! Sean! Verdammt, hast du mich erschreckt. Wie bist du hier reingekommen? Immer mit der Ruhe, Sheriff. Ich hätte dich erschießen können. Sie tragen keine Waffe. Das wusstest du nicht. Das weiß jeder. Lassen Sie uns ein bisschen rumfahren. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sheriff, Sie sollen mir keine scheiß Ithaca mehr schicken. Was meinst du denn, wer hinter dir her ist? Die scheiß Mafia, oder nicht? Nein, die sind nicht von der Mafia. Die sind aus Russland. Russen? Scheiß Kommunisten. Nein, das sind keine Kommunisten mehr. Die sind jetzt wie wir. Scheiße. Und die wollen das, was ihnen gehört, wiederhaben. Und du hast was, das denen gehört. Einen Scheiß hab ich. Mit Sean zu reden war, als würde man mit einem bellenden Hund reden. Nur, dass ein Hund, der intelligent genug ist zu bellen, schon ein Stück intelligenter ist als Sean. Okay. Du willst mit mir reden? Dann rede. Sag mir, was du mitgenommen hast. Sag mir, wo es ist. Ich werde gar nichts sagen. Ich weiß doch, was dann passiert. Es passiert gar nichts. Nicht deswegen. Woher weiß ich, verdammte Scheiße, dass das stimmt? Weil ich es gesagt habe. Sean schwieg. Wahrscheinlich dachte er nach, wie er einen Satz bilden könnte, ohne das Wort Scheiße zu verwenden. Ich war ja nicht allein. Ah, Scheiße. Wer war noch dabei? Christel. Es war ihre Scheißidee. Was habt ihr mitgenommen? So ein kleinen Scheiß-Safe, so eine Art Kassette aus Stahl. Und was war drin? Scheiße. Keine Ahnung. Wir haben das Ding nicht aufgekriegt. Haben es mit Brecheisen, Meißel, Vorschlagkammer probiert. Nichts. Und dann sind wir zu meinem Onkel Fred gefahren. Der hat einen scheiß großen Magnum-Revolver. Christel hat gesagt, schieß doch mal drauf. Ich das versucht und das Scheißding ist nicht aufgesprungen. Im Fernsehen macht man das andauernd. Kann sein. Und? Ja, Scheiße ist gelaufen. Peng, peng, peng, peng, peng. Nichts. Nur ein paar kleine Dellen von der großen, fetten Magnum. Was habt ihr dann gemacht? Christel hat gesagt, scheiß drauf. Schmeiß das Ding weg. Und? Hast du es getan? Ah ja, sie denkt ja. Wo ist der Safe jetzt? An einem sicheren Ort, Sheriff. An einem sicheren Ort. Und darum wollte ich mit Ihnen reden. Die wollen doch Ihren Safe zurück, oder? Würde ich sagen, ja. Tja, dann könnten die mich doch dafür bezahlen, oder? Ich ließ den Blick über die Berge schweifen. Sagen Sie denen, sie sollen mir ein Angebot machen. Ich gebe ihnen auch was ab. Und Christel soll gar nichts abkriegen? Das ist aber ganz schön Schofel. Schofel? Ja, mir doch scheißegal. Scheiß auf Christel. Das ist schließlich nicht die einzige Frau auf der Welt. Wohl nicht. Es gibt nur andere Sheriff. Ach ja? Allerdings. Mehr als eine, Sheriff. Mehr als zwei. Ich ließ den Motor an und fuhr wieder zurück zum Laden. Und? Ja, was sagen Sie? Wozu? Wozu? Scheiße zum Plan. Oh, den Plan. Ich sage, das ist der bescheuertste Plan, seit General Custer die Sioux den Hügel hinunter verfolgt hat. General wer? General Custer, dein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Ach ja, auf den scheiße ich auch. Diese Leute werden ihren Safe nicht von dir zurückkaufen. Sie werden deine Eier in einen Schraubstock spannen und dich so lange bearbeiten, bis sie dich überzeugt haben. Werden wir ja sehen. Nein, werden wir nicht. Scheiße, werden wir doch. Warum nicht? Weil du nicht mehr hier sein wirst. Quatsch. Soll ich etwa abhauen? Genau. Genau das wirst du tun. Scheiß drauf, ich hau nicht ab. Entweder du verschwindest, und zwar sofort, oder du kriegst es mit mir zu tun. Nicht mit denen. Mit mir. Und jetzt steig aus. Zu Hause sagte ich Clemmy, ich sei aufgehalten worden. Verriet ihr aber nicht, von wem. Was ist los? Nichts. Warum? Weiß nicht. Du siehst aus, als wäre was. Ne, ist nix. Wann gibt's Abendessen? Vor Mitternacht. Ich habe nie behauptet, der intelligenteste Mensch der Welt zu sein. Aber an jenem Abend kam es mir so vor, als wäre mein IQ um 25 Punkte gefallen. Nur weil ich 10 Minuten mit Sean im selben Wagen gesessen hatte. Aber immerhin glaubte ich jetzt zu wissen, wo der Safe war. Und wenn das stimmte, dann konnte ich vielleicht dafür sorgen, dass die ganze Sache sich in Wohlgefallen auflöste. Dienstagabend. Sheriff, ich bin bei Seans Eltern. Sean ist hier und packt seine Sachen. Woher wissen Sie das? Sein Stiefvater hat die State Police angerufen und ihn verpfiffen, Sir. Der Funker der State Police hat die Meldung an alle Streifenwagen weitergegeben, weil Deputy Keen ihn als gesucht gemeldet hat. Das bedeutete, dass alles, was einen Stern trug, unterwegs nach Afton war. Trooper Timberlake saß in seinem Streifenwagen, der im Dunkeln neben der Zufahrt zu Seans Elternhaus parkte. Sonst war niemand da. Noch nicht. Ist er noch da? Ihnen auch einen schönen guten Abend, Sheriff. Er ist in der Garage, mit seiner Mutter. Wo sind die anderen alle? Ich dachte, hier wimmelt's nur so von Polizisten. Noch unterwegs, Sheriff. Denn der Funker hat anscheinend nicht Afton, sondern Grafton verstanden und darum mussten einige Kollegen umkehren. Sie werden gleich da sein. Grafton? Korrekt, Sheriff. Das ist nicht mal in diesem County. Korrekt. Kleiner Fehler. Kleiner Fehler? Jawohl, Sir. Kann jedem mal passieren. Okay. Ich will mit Sean allein reden, bevor Army, Navy, Air Force und die Marines hier sind. Sie haben 3 Minuten. Sean belud seinen Pickup. Ellen stand daneben und sah ihm zu. Sie hielt ein zerknülltes Papiertaschentuch in der Hand. Was wollen Sie, Sheriff? Sie wissen, was ich will. Er verlässt uns. Ja? Und er sollte sich beeilen. In ein paar Minuten ist die halbe Polizei des Countys hier. Ich hau ab. Aber vorher muss ich mich noch von ein paar Leuten verabschieden. Tu das. Hauptsache, du haust sie sofort ab. Allerdings. Hier bin ich sowas von scheiß fertig. Sean, bitte. Ach, scheiß drauf. Sean fuhr ohne Licht die Zufahrt hinunter an Trooper Timberlakes Streifenwagen vorbei. Das haben sie ja schön hingekriegt, Sheriff. Sein Leben lang haben sie auf dem Jungen herumgehackt. Und jetzt haben sie ihn endlich vertrieben. Hoffentlich sind sie jetzt zufrieden. Ich sagte nichts und wartete darauf, dass die anderen auftauchten. Keiner hat dem Jungen je eine Chance gegeben. Das sehen manche anders. Trooper Timberlake stieg aus, setzte sorgfältig seinen Hut auf und kam zu uns in die Garage. Aus beiden Richtungen näherten sich jetzt blaue, gelbe und rote Blinklichter. Die volle Weihnachtsbeleuchtung. Deputy Keen rannte als erster auf uns zu. Sheriff, wo ist er? Stecken Sie Ihre Waffe wieder ein, Deputy Keen. Hier ist alles sicher. Wo ist Superboy? Wie es aussieht, nicht hier. Natürlich ist er hier, verdammt! Sein Vater hat angerufen! Das war nicht sein Vater. Das war mein Mann, Melrose. Aber... Sein Vater ist tot. Ein Kriegsheld. Woher wusste er das? Sie haben ihn laufen lassen, weil Sie Ihren Job nicht machen wollen oder können. Eins von beiden. Sie sollten sich überlegen, was Sie sagen, Deputy. Immerhin reden Sie mit Ihrem Boss. Sie waren auch hier, Timberlake. Sie stecken damit drin. Er hat Superboy laufen lassen, oder? Timberlake überragte den Deputy um gut 10 Zentimeter. Er stellte sich ganz nah vor ihn hin und kostete die Aussicht von da oben genüsslich aus. Oder? Negativ. Mittwochnachmittag. 6 Fahrzeuge standen vor dem Ethan Allen Motor, als ich auf den Parkplatz einbog. 6 Karren. Ich muss Sie sprechen, Sheriff. Es ist wichtig. Ja, Mr. Tracy, wenn es eilt, ich kann in einer Stunde im Russenhaus sein. Nein, nicht dort. Wir treffen uns irgendwo anders. Bitte. Ich lotste Logan Tracy, den New Yorker, der für die Russen arbeitete, zum Ethan Allen Motor. Einem großen Kasten an der Route 10, direkt an der County-Grenze. Es hatte einen verschwiegenen Ruf. 6 Karren standen dort. Sheriff, Sie müssen den Safe herbeischaffen. Und zwar sofort. Freut mich auch, Sie wiederzusehen, Mr. Tracy. Oh, okay. Die haben Männer geschickt, die diesen John Duke suchen sollten. Aber er ist ihnen durch die Lappen gegangen. Ich nickte. Komisches Wort, Karren. Aber Sie werden weitermachen. Sie werden zu Leuten gehen, von denen Sie annehmen, dass sie Ihnen helfen können. Und Sie werden jeden, der sich Ihnen in den Weg stellt, vernichten. Einschließlich Ihnen, Sheriff. Und einschließlich Ihnen, oder? Was glauben Sie, warum ich hier bin? 6 Karren auf dem Parkplatz. und in den Zimmern gleich hinter den dünnen Gipskartonwänden waren Leute, die taten, was man im Ethan Allen eben tat. Jetzt, in diesem Augenblick. Hören Sie mir zu, Sheriff? Helfen Sie mir. Sagen Sie, dass Sie den Burschen finden, bevor die ihn finden. Ihm und mir zuliebe. Angenommen, ich finde ihn. Was, wenn er den Safe nicht mehr hat? Dann ist er tot. Und was, wenn er ihn weggeworfen hat? Dann ist er auch tot. Diese Leute wollen ihren Safe und keine Geschichte. Wer ist der Typ, der neulich mit Ihnen in dem Haus war? Der mit dem gegelten Haar? Er heißt für mich Mr. Smith. Können Sie mich mit Mr. Smith zusammenbringen? Sie wollen sich mit ihm treffen? Ja. Warum? Ich will vernünftig mit ihm reden. Sie sind verrückt. Können Sie ihn herbringen? Vielleicht. Na, dann sagen Sie mir Bescheid, wenn es soweit ist. 6 Karren auf dem Parkplatz des Ethan Allen. 2 davon kannte ich. Seans Pickup und Clemmys Wagen. Ich parke meinen Wagen hinter der Ecke des Gebäudes. Sean und Clemmy kommen heraus. Sean geht zu seinem Pickup und fährt weg. Einfach so. Clemmy steht an der Tür ihres Wagens. Ihr Blick schweift in meine Richtung und verharrt. Kann sie mich direkt sehen? Nein. Kann sie den Pickup sehen? Zum Teil. Ich kenne dich, Clementine. Den letzten entscheidenden Schritt willst du nicht tun. Und richtig, sie steigt ein und fährt davon. Okay. Da waren Clemmy und Sean um 3 Uhr nachmittags in einem Stundenmotel an der Landstraße. Jetzt weiß man Bescheid. Und es kommen Fragen auf. Zum Beispiel, seit wann? Seit Monaten? Seit Jahren? Clemmy ist geschickt. Er ist nicht mein Typ, hat sie gesagt. Ist er das nicht? Was machst du dann mit denen, die es sind, Clemmy? Ah, Clementine. Clementine, my darling. Während der Fahrt zurück ins Büro fasste ich einen Entschluss. Ich würde das fürs Erste behandeln wie Sheriff sein. Ich würde abwarten, was passierte. Und dann würde ich weitersehen. Aber ich wusste, dass die Dinge sich ändern würden. Die Zukunft würde jetzt anders sein. Denn unsere Vergangenheit war es jetzt auch. Mittwochabend. Als ich ins Büro kam, hatten sie gerade Deputy Keane am Ende einer Blutspur im Wald beim Russenhaus gefunden. Er war übel zugerichtet, aber er lebte. Ich fuhr direkt zu ihm ins Krankenhaus. Deputy Keane sah aus wie ein Beispiel dafür, wozu Ärzte imstande sind, wenn sie sich richtig ins Zeug legen. Ich bin nochmal zum Russenhaus gefahren. Vor der Tür stand ein Auto. Plötzlich stiegen 4 Gorillas aus und kamen auf mich zu. Ich sagte, sie sollen stehen bleiben, die Hände hochnehmen. Aber das hat die überhaupt nicht interessiert. Und da gingen bei mir die Lichter aus. Irgendeiner musste sich von hinten an mich herangeschlichen haben. Die Zeit wurde knapp. Ich musste dieser Russensache ein Ende machen. Mittwochnacht. Zu Hause hatte Clemmy im Schlafzimmer das Licht für mich angelassen. Ich betrachtete die hellbraunen Sommersprossen auf ihrer Schulter und ihrem Rücken. Die hat mir schon immer gefallen. Ich machte das Licht aus, ging ins Wohnzimmer, zog mich aus und legte mich aufs Sofa. Am nächsten Morgen stand ich früh auf. Clemmy war schon in der Küche. Es war spät gestern Nacht. Ja. Du hast im Wohnzimmer geschlafen. Ich wollte dich nicht wecken. Ah. Bist du zum Abendessen da? So viel ich weiß. Ja. Und du? So viel ich weiß. Sean hatte gesagt, er müsse sich noch von ein paar Leuten verabschieden. Sean ist nicht hier, Sheriff. Aber er hat was für Sie dagelassen. Das habe ich mir gedacht. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Aber erst meine Arbeiten. Wir gingen in einen großen offenen Raum und sahen uns die Fotografien an den Wänden an. 28 Stück insgesamt. Auf jedem Bild sah Sean direkt in die Kamera. und auf jedem steckte er in einem anderen Kostüm. Er war ein Musketier mit Degen und Hut, ein Priester mit steifem Kragen, ein Taucher mit Brille und Harpune, ein altmodischer Gentleman in einem schicken dreiteiligen Anzug. Es gab sogar eins, auf dem er ein Polizist war. Nur so aus Neugier, Sheriff. Was sehen Sie hier? Was sah ich? Sean hatte immer den gleichen, ausdruckslosen Blick, wie auf einem Führerscheinfoto. Er wirkte völlig unbeteiligt. Er war wieder wie der kleine Junge auf dem Friedhof, in einem viel zu großen Jackett. Ich weiß nicht. Das ist immer er, oder? Genau, Sheriff. Es ist immer Sean. Darum habe ich ihn ausgewählt. Er lebt ganz in sich selbst. Er kommt nie heraus. Er weiß nicht mal, dass es außerhalb von ihm etwas gibt. Das ist das, was Sie sehen. Er ist wie ein großer Schauspieler. Sie können ihm irgendeine Rolle geben. Er wird immer Sean bleiben. Sean ist ein Star, Sheriff. Das sehe ich nicht. Natürlich nicht. Und wissen Sie auch warum? Weil es bei Ihnen dasselbe ist. Nur noch mehr. Ich bin ein Star? Bis in die Haarspitzen. Zu schade, dass Sean kam, um das Dach zu reparieren und nicht Sie. Ja, wollen Sie mir jetzt zeigen, was Sean für mich dagelassen hat? Na gut, Sheriff. Wir gingen wieder hinunter. Im Schlafzimmer stand ein Stahlsafe, etwa so groß wie ein Bierkasten. Der Lack hatte ein paar Kratzer, aber ansonsten war er einwandfrei. Da ist noch ein Brief. Sheriff Lucen, hier ist der Scheiß-Safe. Können Sie Ihren kommunistischen Scheiß-Ithakern geben? Die sollen sich den in den Arsch stecken. Und sagen Sie Crystal, der Deputy ist ein Schlappschwanz. Viele Grüße, Sean Duke. PS, sagen Sie Clemmy Tschüss von mir. Clemmy ist meine Frau, Clementine. Ich weiß, wer Clemmy ist. Sie und Sean sind befreundet. Auch das weiß ich, Sheriff. Machen Sie sich wegen Clemmy keine Sorgen, Sheriff. Sie wird bleiben. Ach ja? Ist sie nicht auch ein Star? Wie wir anderen alle auch? Nein, ist sie nicht. Dann ist sie also einfach ganz normal? Genau, Sheriff. Aber Sean, was ist mit Sean? Was soll mit ihm sein? Glauben Sie, sie will Sean? Ich weiß nicht, was sie will. Aber ich. Aha, und was? Sie. Mich. Aber mich hat sie doch. Morgan Ender sah mich an und schüttelte den Kopf. Sie sind ziemlich intelligent, Sheriff. Für einen Star, meine ich. Aber Sie sollten die Augen aufmachen. Woher weiß Morgan Ender so viel über Clemmy? Wer sie ist und was sie will und was sie tun wird oder nicht. Sie kennt weder Clemmy noch mich. Wir brauchen keine Künstlerin, die uns sagt, was wir wollen. Clemmy und ich kommen allein zurecht. Freitagnachmittag. Am Freitag besuchte ich Deputy Keen im Krankenhaus. Und siehe da, auch Crystal Finn war da. Sie sah aus wie die junge Frau des neuen Pfarrers. Das Haar war aufgesteckt und dazu ein hübsches blaues Kleid. Wir haben uns verlobt. Ja, sieht so aus. Gratuliere. Als ich gesehen habe, wie sie diese Ratten mit der Schrotflinte verscheucht hat, habe ich gewusst, das ist die Richtige. Lass uns mal für 2 Minuten allein, ja? Schatz? Ja, Liebling. Im Herbst werde ich Ihnen das Leben schwer machen, bei der Sheriffwahl. Ich kandidiere gegen Sie. Das dachte ich mir. Ich wollte Ihnen sagen, dass es nichts Persönliches ist. Ich mag Sie, aber die Methoden, die Sie anwenden, funktionieren nicht mehr. Ganz bestimmt nicht bei diesen Russen. Die sind der Feind, Sheriff. Wir sind im Krieg. Und was würden Sie tun? Ich würde Sie aus der Stadt jagen und jeden der Zug erschießen. Tatsächlich? Allerdings. Aber Sie machen diesen Job, als wären Sie irgendein Sozialarbeiter. Sie fahren in einem alten Pickup rum und tragen nicht mal eine Uniform. Glauben Sie etwa, dass Leute wie diese Russen so jemanden respektieren? Es ist mir egal, ob Sie mich respektieren. Sie sollen nur tun, was ich Ihnen sage. Und? Das wäre? Uns in Ruhe lassen. Die werden uns nicht in Ruhe lassen. Sie werden kommen. Und dann brauchen wir ein bisschen mehr als einen netten Mann. Und dieses Mehr, das wir brauchen, das sind dann wohl Sie? Ganz recht. Das finde ich. Na dann wünsche ich uns beiden viel Glück für die Wahl. Der will was? Er will kandidieren und Sheriff werden. Oh Gott, du machst Witze. Warum nicht? Keen ist ein guter Polizist. Oh. Er wird sagen, dass ich dem Job nicht mehr gewachsen bin. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er ja recht. Recht? Lyle Keen? Mein Gott, Lyle Keen ist kein halb so guter Mann wie du. Und er wäre kein halb so guter Sheriff wie du. Was? Was hatte Clemmy nur geraucht? Es musste ziemlich gut gewesen sein, wenn sie solche Sachen sagte. Ich beschloss, einen Versuchsballon direkt vor ihrer Nase steigen zu lassen. Er sagt, ich bin zu nachsichtig mit Bösewichtern. Mit Sean zum Beispiel. Mit Sean? Er sagt, ich habe Sean laufen lassen. Und? Hast du? Ja. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Aus welchen Gründen? Clemmy sah mich unverwandt an. Das hatte sie in letzter Zeit nicht sehr oft getan. Wir müssen darüber reden. Findest du nicht? Und ob? Ich hoffe, der bildet sich nicht ein, dass er dich einfach so abservieren kann. Wir müssen deinen Wahlkampf organisieren. Ich werde Daddy anrufen. Der kennt sich aus. Clemmy sprang auf und ging zum Telefon. Ich starrte auf die Stelle, wo sie gesessen hatte. Samstagnachmittag. Ich fuhr mit dem Safe zum Russenhaus. Vor dem Eingang stand der Gorilla. Er tastete mich erst ab, dann nahm er den Safe unter den Arm, als wäre es ein Brot. Drinnen erwarteten uns Mr. Smith und ein neuer Russe, ein winziges altes Kerlchen mit einem dunklen, runzligen Gesicht. Setzen Sie sich doch, Sheriff. Wer ist das, Mr. Smith? Das ist unser Direktor. Die Aufmachung des Direktors war ziemlich erstaunlich. Er trug einen einteiligen Anzug, der aus einem weichen, flauschigen, gelbbraunen Material war, mit einem langen Reißverschluss. Der Mann sah aus wie ein Zuhälter an seinem freien Tag. Der Direktor sagt, Sie tragen keine Waffe. Warum tragen Sie keine Waffe? Wenn ich eine mitgebracht hätte, hätten Sie sie mir nur abgenommen. Was hätte ich damit bewiesen? Mr. Smith übersetzte das und der Direktor lächelte. Dann wandte er sich dem Safe zu und schloss ihn auf. Er sah mich an, nickte und verschloss den Safe. Der Direktor fragt, ob Sie wissen, wer das hier gestohlen hat. Ja. Wer? Ein Junge. Paren. Sarin? Warum? Er dachte, es wäre Geld darin. Der Direktor sagt, wenn dieser Junge hier eingebrochen ist und den Safe gestohlen hat, dann ist er ein Verbrecher. Ja, das stimmt. Der Direktor will wissen, warum Sie diese Verbrecher nie verhaftet haben. Ist er Ihr Sohn? Ich habe keinen Sohn. Ist er der Sohn Ihres Bruders? Ich habe keinen Bruder. Warum schützen Sie ihn dann? Das ist meine Arbeitsweise. Still Rabotti. Ja. Der Direktor hob die Augenbrauen. Der Direktor fragt, wer Ihr Lehrer war. Niemand, den Sie kennen. Der Direktor möchte es aber gerne wissen. Ich finde, das geht Ihnen nichts an. Das entscheidet immer noch der Direktor. Nein, das entscheidet er nicht. Sie haben, was Sie wollen. Sie haben Ihren Safe. Der Direktor sagte etwas zu Mr. Smith. Dann zielte er mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den Safe. Der Direktor sagt, bum bum. Der Direktor sagt, dass der Dieb anscheinend auf den Safe geschossen hat. Sieht so aus. Ja, warum hat er das getan? Er dachte, er könnte ihn aufschießen. Warum hat er das gedacht? Weil er es im Fernsehen gesehen hat. Wieder po Televisor. Der Direktor sagt, dieser Junge ist ein Trottel. Das stimmt. Der Direktor sagt, dass er Glück gehabt hat. Es ist ein Glück, dass er den Safe nicht öffnen konnte. Und es ist ein Glück, dass er ein Trottel ist. Ich weiß. Der Direktor fragt, welches Ihr Amt ist. Sind Sie der Polizeipräsident? Ich bin der Sheriff des Countys. 17 Gemeinden. Ah, der Sheriff Okruga. Der Direktor sagt, Sie sind Sheriff von 17 Gemeinden mit vielen Bäumen und wenig Einwohnern. Und wenn die gegen das Gesetz verstoßen, dann würden Sie sie nicht einsperren, denn das wäre Ihre Arbeitsweise. Das ist leicht, nicht? Manchmal. Manchmal auch nicht. Der Direktor sagt, Sie sind ein sehr guter Sheriff, weil Sie nichts tun. So, Sie können jetzt gehen, Sheriff. Ich bin noch nicht fertig. So? Sie haben Ihren Safe. Jetzt will ich, dass Sie aus meinem County verschwinden. Ich will nichts mehr von Ihnen sehen oder hören. Aber Sheriff, wir haben hier wertvollen Grundbesitz. Verkaufen Sie ihn. Sie verstehen uns nicht, Sheriff. Wir sind in Ihrem Bezirk, um das ruhige Landleben zu genießen. Wir sind keine schlechten Menschen. Erzählen Sie das Ihrer Großmutter. Wochen später. Deputy Keane war wieder vollständig gesund und machte einen guten Wahlkampf. In der Zeitung waren Leserbriefe seiner Unterstützer abgedruckt. Es sei Zeit für eine Veränderung, für einen neuen Mann. Der gegenwärtige Sheriff ist ein guter Kerl, aber er lässt bekannte Bösewichter laufen und so weiter. Lucien, mach dir keine Sorgen. Du wirst die Wahl gewinnen. Ich werde nicht gewinnen, Edison. Natürlich wirst du gewinnen. Das denkst du. Das weiß ich. Meinst du, die Wähler wollen einen Jagdhund wie Deputy Keane als Sheriff? Quatsch. Der fährt den ganzen Tag herum und nimmt Leute fest. Das will keiner. Die Leute sagen zwar, dass sie ihn wählen werden, aber sie werden es nicht tun. Werden wir ja sehen. Und noch was? Denkst du, ich hätte mich bereit erklärt, deinen Wahlkampf zu managen, wenn du verlieren würdest? Wofür hältst du mich, Lucien? Clemmy stand in der Küche und kochte das Abendessen. Ich reichte ihr den Umschlag, der heute früh aus Paris gekommen war. Eine Einladung zur Vernissage mit einem Foto von Sean drauf. Bringen wir es hinter uns, dachte ich. Oh. Weißt du, wer das ist? Ja. Wir müssen reden. Clemmy legte mir die Fingerspitzen auf die Lippen. Nein, müssen wir nicht. Da war sie. Am nächsten Tag schlug ich Keen, und zwar deutlich. Monate später. Oh, wie viel Uhr ist es? Ungefähr 2:30. Was ist passiert? Nichts. Das große Anwesen in Granada ist abgebrannt. Was immer da oben war, ist nicht mehr da. Das war doch das Haus mit den Russen. Hm, genau das. Das mit dem Mann, den Sean, also der Mann, der verprügelt wurde. Mit dem Nackten. Ich hatte Macker verstanden. Ich dachte, Timberlake hätte von einem Macker geredet. Nicht Macker, Nackter. Ja, ja, und du hast gesagt, du bist ein Macker. Das habe ich nicht verstanden. Aber jetzt verstehst du es. Ja, ich glaube schon. Sollte ein Witz sein. Hm, genau. Du bist gar kein Macker. Nee. Aber ein Nackter bist du auch nicht. What's up? Auf die sanfte Tour. Nach dem gleichnamigen Roman von Castle Freeman. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Es sprachen Sprecher Thomas Krümmel. Lucien Wing, Thomas Niehaus. Clementine Wing, Claude de Demo. Trooper Timberlake, Stefan Haschke. Lyle Keane, Markus Scheumann. Alan Duke, Antonia Mohr. Sean Duke, Per Oskar Musinowski. In weiteren Rollen Robert Bester, Marte Lola Deutschmann, Horst Kotterba, Karl Kranzkowski, Astrid Meierfeld, Friedhelm Tock, Götz Schulte und Bert Wesselmann. Ton und Technik Johanna Fegert und Bettina Krohl. Regieassistenz Sophie Garke. Hörspielbearbeitung und Regie Silke Hildebrandt. Produktion Südwestrundfunk 2018. Dramaturgie Uta Maria Heim.